Nun, verehrte Hörer, zu unserem Hörspiel. Autor ist Isaac Asimov, im Nebenberuf Biologieprofessor in den USA. Dass ein Professor der Biologie, der zum Science-Fiction-Autor wird, gerade auf Roboter als Hauptperson seiner Hörspiele verfällt, ist beinahe logisch. Dass er diesen Apparaten Moral beibringt, ist weise. Aber dass er sie auf diesem Gebiet den Menschen sogar überlegen sein lässt, zeugt von einer raffinierten Pädagogik. Hören Sie nun Kleiner verlorener Robot. Die Robotpsychologin Dr. Susan Kelvin wird 75 Jahre alt. Gleichzeitig feiert sie ihr 50-jähriges Berufsjubiläum. Im Jahre 2007 ist sie in die US Robot Company eingetreten, jetzt ist sie im Begriff, sich zur Ruhe zu setzen. Aus diesem Anlass schreibt ein junger Reporter eine Artikelserie über sie und über die Entwicklung der Robotik in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts. Dreimal hat er die Jubilarin bereits besucht und befragt. Sie hat ihm erzählt, wie sie dazu kam, diesen ungewöhnlichen Beruf zu ergreifen und hat ihn eingeweiht in die Geheimnisse der Robotik. Als 20-jährige Studentin hat sie an jenem berühmt gewordenen Seminar teilgenommen, in dem Lawrence Robertson, der Erfinder des positronischen Gehirns und Gründer der US Robot Company, den ersten beweglichen Robot vorführte, der sprechen konnte. Das hat sie nicht mehr losgelassen. Sie hat sich ganz der Psychologie positronischer Gehirne verschrieben. Seither ist viel geschehen auf diesem Gebiet. Die Robots sind immer mehr vervollkommnet worden. Sie haben sich bewährt als Bergarbeiter auf dem Merkur und auf anderen Planeten. Und sie versehen Hilfsdienste in den Weltraumstationen. Aber es gibt auch bereits höher entwickelte Typen, die imstande sind, ganze Weltraumstationen selbstständig zu leiten. Das oberste Gesetz, das allen Robots eingepflanzt wird, legt sie darauf fest, nicht zum Schaden ihrer menschlichen Herren zu tun oder zu unterlassen. Allerdings verläuft ihr Denken nicht immer in denselben Bahnen wie das menschliche. Das ergibt sich aus der mechanischen Struktur ihres Gehirns und führt gelegentlich zu sonderbaren Fehlhandlungen, zu Missverständnissen und Konflikten. Eine ganze Woche verging, ohne dass es mir gelang, noch einmal zu der alten Dame vorzudringen. Sie ließ mir sagen, im Augenblick habe sie keine Zeit. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie mir auswich. Auf jeden Fall wollte ich das Manuskript nicht aus der Hand geben, bevor sie es gut geheißen hatte. Und außerdem wollte ich gerne noch mehr von ihr wissen. Deshalb versuchte ich es noch einmal. Und diesmal hatte ich Glück. Nun, was macht Ihre Artikelserie, junger Mann? Ich wollte Sie bitten, Frau Doktor, das Manuskript einmal durchzusehen. Vielleicht sind Sie noch auf etwas gestoßen, was allgemein interessieren könnte. Haben Sie denn immer noch nicht genug? Sie sind ja von einer geradezu erschreckenden Wissbegierde. Berufskrankheit, Madam. Und was möchten Sie nun noch von mir wissen? Sie sind doch gewiss auch mit der interstellaren Forschung in Berührung gekommen. Ich meine, weil die Robots dabei eine große Rolle gespielt haben. Ja, es wird sogar behauptet, der Hyperatommotor, ohne den die interstellare Raumfahrt nie möglich gewesen wäre, sei eine robotische Erfindung. Stimmt das, Frau Doktor? Oder wie verhält es sich wirklich damit? Nein, ganz so war es nicht. Mit der interstellaren Forschung bin ich zum ersten Mal im Jahre 2029 in Berührung gekommen. Auf eine etwas merkwürdige Art, sozusagen halb unfreiwillig. Ich wurde auf die Hyperbasis in der 27. Asteroidengruppe beordert. Sie wissen da irgendwo zwischen Mars und Jupiter. Ach, Sie waren auf der Hyperbasis. Das müssen Sie mir erzählen. Es war meine erste und einzige Raumfahrt. Bogart, der inzwischen Generaldirektor geworden war, erklärte mir, es handle sich um einen Auftrag der Regierung, dem wir uns einfach nicht entziehen könnten. Es sei doch auch mal eine kleine Abwechslung. Naja, es verlief soweit alles glatt und planmäßig. Das für diesen Zweck abkommandierte Patrouillenraumschiff beförderte uns in die Region der Asteroiden. Generalmajor Kellner, der Kommandant der Basis, führte mit uns eine erste Besprechung hinter verschlossenen Türen. Zunächst möchte ich Ihnen danken, meine Herrschaften, dass Sie so prompt gekommen sind. Was blieb uns übrig? Man hat uns einfach hierher verfrachtet, ohne uns zu fragen, ob wir Lust dazu hatten oder nicht. Sie hatten wenig Lust, meine liebe Kelvin, nicht wahr? Ganz recht, ich hatte wenig Lust. Es tut mir leid, Madame, aber wir brauchen dringend fachmännische Hilfe. Wirklich sehr dringend. Worum geht es denn überhaupt? Man hat uns kein Wort darüber gesagt. Ich finde diese ganze Geheimnistuerei etwas merkwürdig. Ein Notstand, Madame. Wir waren zur Geheimhaltung verpflichtet, aber ich werde versuchen, diesem Mangel an Information unverzüglich abzuhelfen. Kurz gesagt, wir sind ja völlig lahmgelegt. Wir haben die ganze Arbeit einstellen müssen. Und was das bedeutet bei der Wichtigkeit unserer Aufgabe, brauche ich Ihnen wohl kaum auseinanderzusetzen. In dieses Projekt sind ungeheure Summen investiert worden. Mehr als 80% der staatlichen Aufwendungen für wissenschaftliche Forschung fließen uns zu. Ja, das wissen wir natürlich. Die US Robot Company bekommt ja auch einen recht ansehnlichen Betrag Miete von Ihnen für die Benutzung der Robots. Wir stehen Ihnen also selbstverständlich voll und ganz zur Verfügung. Danke, danke, sehr liebenswürdig. Und warum, wenn ich fragen darf, haben Sie die Arbeit einstellen müssen, Sir? Ganz einfach, Madame. Weil wir einen Robot verloren haben. Wir können ihn nicht wiederfinden. Interessant. Und wie ist es möglich, dass man ihn noch nicht gefunden hat? Nun, um ganz korrekt zu sein, wir haben ihn gefunden, aber... Also, ich will es Ihnen genau erklären. Ja, ich bitte darum. Als der Robot sich beim Appell nicht meldete, habe ich sofort den ganzen Verkehr in unserer Region stillgelegt, damit er nicht entkommen konnte. Am Tag zuvor war noch ein Frachtschiff gelandet, das uns für unsere Laboratorien 2 Robots brachte. Aber es befanden sich an Bord noch weitere 62 Robots des gleichen Typs, die zur Weiterverschiffung irgendwo anders hin bestimmt waren. 62. Sie können mir glauben, dass diese Zahl stimmt. Na schön, und? Als unser fehlender Robot nirgends zu finden war, zählten wir die auf dem Frachtschiff verbliebenen Robots. Es waren plötzlich 63. Sodass also, wenn ich recht verstehe, der 63. unser verlorener Sohn ist. Ja. Nun lässt sich leider nicht feststellen, welcher von den 63 es nun eigentlich ist, weil sie einander gleichen wie ein Ei dem anderen. Wenn sich auf diesem Frachtschiff 63 Robots des gleichen Typs befinden, von denen einer gesucht wird, und wenn man diesen einen nicht identifizieren kann, warum nimmt man dann nicht einfach einen anderen, einen X-Beliebigen dafür? Was steckt hinter dieser ganzen Geschichte? Warum braucht man uns für eine so einfache Sache? Würden Sie mir das bitte mal erklären? Nun, es wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, aber wie gesagt, es ist streng geheim. Die Sache liegt nämlich so, dass hier zufällig einige Robots verwendet werden, in deren Gehirn das erste Gesetz der Robotik, niemals einem Menschen zu schaden, sondern ihn zu schützen, notfalls sogar dafür sein eigenes Leben einzusetzen, dass dieses Gesetz nicht mehr in seinem vollen Umfang wirksam ist. Das ist doch ungeheuerlich, Bobbert. Ja, die Verantwortung trägt dafür die Regierung. Wir haben nur getan, was sie von uns verlangte. Ja, wenn ich das geahnt hätte... Ja, nun, was dann? Ja, ich hätte mein Amt niedergelegt. Sie hatten kein Recht, positronische Gehirne abzuändern, ohne die Zustimmung eines Psychologen einzuschalten. Dann seien Sie doch vernünftig, meine liebe Kelvin. Sie hätten ja auch nichts daran ändern können. Die Regierung hat uns ganz schön unter Druck gesetzt. Bitte entschuldigen Sie, Herr General. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Frau Dr. Kelvin über diesen Punkt nicht informiert war. Aber ich glaube, ich kann Sie beruhigen, Madame. Es sind nur ganz wenige NS-2-Modelle mit einem abgewandelten ersten Gesetz hergestellt worden. Ja, die Regierung hat einen feierlichen Eid geschworen, dass sie von diesen modifizierten Modellen nur ein Dutzend haben wolle und nur für die Hyperbasis unter allen dazu notwendigen Vorsichtsmaßnahmen. Wird die Station aufgelöst, werden alle Robots vernichtet. Sie dürfen versichert sein, dass wir uns streng an die Abmachungen halten. Glauben Sie mir, Madame. Wir wünschen genauso wenig wie Sie, dass die Anti-Robot-Propaganda neuen Auftrieb bekommt. Es hat bisher auch alles ausgezeichnet funktioniert. Die modifizierten Typen wurden uns zusammen mit den normalen geliefert, von denen sie sich äußerlich nicht im geringsten unterscheiden. Und natürlich ist ihr Gehirn so angelegt, dass sie ihre Abwandlung oder ihre Abartigkeit, wenn ich mich so ausdrücken darf, irgendwelchem unautorisierten Personal gar nicht mitteilen können. Das Dumme ist nur, dass sich das alles nun gegen uns selbst ausgewirkt hat. Haben Sie wenigstens jeden Einzelnen selbst befragt? Sie sind doch gewiss eine autorisierte Person, oh Sir, oder? Natürlich habe ich das getan. Aber alle 63 leugnen, jemals hier gearbeitet zu haben. Das heißt, einer von ihnen lügt. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, meine Herren. Vernichten wir alle 63. Damit beenden wir die Geschichte ein für alle Mal. 63 Robots vernichten, von denen jeder ein Vermögen kostet? Na, ich fürchte, ein solches Schnellverfahren würde der US Robot Company wenig Freude machen. Nein, ich glaube, wir strengen uns zunächst einmal ein bisschen an, Susan, bevor wir ans Vernichten denken. Wenn ich in dieser Sache etwas ausrichten soll, brauche ich Fakten. Wozu benötigt man diese modifizierten Typen hier auf der Hyperbasis? Aus welchem besonderen Grunde werden sie uns abverlangt? Das will ich Ihnen sagen. Wir hatten Schwierigkeiten mit den normalen Robots. Unsere Männer arbeiten mit hartem Strahl. Das ist nicht ganz ungefährlich, wie Sie wissen. Auch wenn alle erdenklichen Schutzmaßnahmen getroffen werden. Immerhin, wir haben bisher nur 2 Fälle von Strahlungsschäden. Beide verhältnismäßig harmlos. Aber es war nicht möglich, das einem Robot auseinanderzusetzen. Jedes Mal, wenn einer unserer Männer sich für kurze Zeit einem mäßigen Feld von Gammastrahlen aussetzen musste, lief der nächststehende Robot herbei und schleppte den Mann aus der Gefahrenzone weg. Was der Arbeit nicht gerade förderlich war, wie Sie sich vorstellen können. Ja. Jedes Mal mussten erst alle in der Nähe beschäftigten Robots entfernt werden, bevor die Arbeit weitergehen konnte. Und außerdem, wenn die Strahlen nur ganz schwach waren, hatte der Robot mit seiner Rettungsaktion zwar vollen Erfolg, aber waren sie ein bisschen kräftiger, dann konnte er an den Mann, der dort arbeitete, gar nicht herankommen, weil ja ein positronisches Gehirn unter Gammastrahlen zusammenbricht. Mit anderen Worten, in solchen Fällen fiel jedes Mal ein Robot aus. Den wir Ihnen natürlich in Rechnung stellen mussten, so leid es mir tut. Tja, ein teurer Spaß, wenn Robots sozusagen Selbstmord begehen. Wir haben alles versucht, sie daran zu hindern. Wir haben mit ihnen diskutiert und haben ihnen auseinandergesetzt, dass das Risiko für sie selbst viel größer sei als für unsere Techniker und dass sie gar keinen Grund hätten, sich zu opfern. Aber Selbstschutz ist das dritte Gesetz der Robotik. Das erste ist die menschliche Sicherheit. Wir haben ihnen den Befehl gegeben, unter gar keinen Umständen sich einem Feld von Gammastrahlen zu nähern. Aber Gehorsam ist erst das zweite Gesetz. Menschliche Sicherheit das erste. Naja, und so weiter. Was sollten wir tun, Frau Dr. Kelvin? Entweder mussten wir uns ohne Robots behelfen, oder es musste etwas geschehen hinsichtlich des ersten Gesetzes. Wir haben uns für die zweite Möglichkeit entschieden. Es wäre besser gewesen, Sie hätten auf Robots verzichtet, anstatt das erste Gesetz zu eliminieren. Oh, das ist ein Missverständnis, Madame. Es wurde nicht eliminiert, sondern nur modifiziert. Die Formel wurde lediglich verkürzt. Kein Robot darf einem menschlichen Wesen Schaden zufügen. Das gilt nach wie vor. Aber die modifizierten Nestors stehen nicht mehr unter dem Zwang, einen Menschen vor Schaden zu bewahren, wenn ihnen dieser Schaden durch fremde Einflüsse, wie zum Beispiel Gammastrahlen, zugefügt wird. Das ist der kleine Unterschied. Ich stelle die Sache doch wohl richtig dar, Dr. Bogart, wie? Gewiss, Herr General. Genau so verhält es sich. Ist das wirklich der einzige Unterschied, Bogart? Zwischen diesem modifizierten und dem normalen Typ? Der einzige, Susan. Wirklich der einzige. Meine Herren, ich habe die Absicht, jetzt schlafen zu gehen. Morgen früh um 8 möchte ich mit demjenigen sprechen, der den verlorenen Robot zuletzt gesehen hat. Das war Gerald Black, soviel ich weiß, ein junger Physiker, bei dem dieser Nestor Nummer 10 gearbeitet hat. Ich werde dafür sorgen, dass Black pünktlich zur Stelle ist. Und im Übrigen wünsche ich, Sir, dass mir die Leitung der gesamten Ermittlungen übertragen wird, wenn ich überhaupt irgendwelche Verantwortung übernehmen soll. Aber gerne, Madame, von mir aus gerne. Sie sind ja schließlich die Expertin. Gerald Black war noch sehr jung und wirkte etwas unsicher. Er hatte gerade erst promoviert und hatte sich gleich um einen Posten auf der Hyperbasis beworben, weil er brennend interessiert war an der interstellaren Forschung und speziell an den Problemen des Hyperatomantriebs, die hier gelöst werden sollten. Wir saßen uns gegenüber, Black in seinem fleckigen Laboratoriumskittel und Generalmajor Kellner in blitzblanker Uniform auf der einen Seite des Tisches, Bogart und ich auf der anderen. Ja, er hat mit mir an den Generatoren gearbeitet bis kurz vor Mittag. Ob ihn danach noch irgendjemand zu Gesicht bekommen hat, weiß ich natürlich nicht, aber wenn sich keiner meldet, nun, dann muss ich wohl der Letzte gewesen sein, der ihn gesehen hat. Wenn Sie mit ihm zusammengearbeitet haben, Gerald, dann kennen Sie ihn doch wahrscheinlich sehr gut, diesen Nestor 10. Haben Sie an ihm jemals etwas Ungewöhnliches wahrgenommen? Nicht, dass ich wüsste. Er war nur sehr neugierig. Aber das sind die Nestors ja mehr oder weniger alle. Neugierig und hartnäckig. Sie können einem manchmal richtig auf die Nerven gehen mit Ihrer Fragerei. Sind Sie eigentlich zuverlässig? Ich meine, hat sich einer dieser modifizierten Nestors schon mal geweigert, einen Befehl auszuführen? Nein, das nicht. Jedenfalls nicht bei mir. Sie nehmen allerdings kein Blatt vor den Mund, wenn Sie meinen, man habe etwas falsch gemacht. Obgleich Sie über die Dinge nicht mehr wissen, als Sie von uns gelernt haben. Aber das hindert Sie nicht, uns zu kritisieren. Ja, gewisse Schwierigkeiten haben wir alle mit Ihnen. Aber das muss man eben in Kauf nehmen. Und warum habe ich von diesen Schwierigkeiten hier etwas erfahren? Wir wollten die Robots nicht madig machen, Sir. Wir brauchen sie ja. Und außerdem wussten wir nicht recht, wie solche im Grunde doch unwichtigen Beschwerden aufgenommen werden würden. Hat sich an dem Morgen, als Sie den Robot zum letzten Mal sahen, irgendetwas Besonderes zugetragen? Etwas Besonderes? Nein, eigentlich nicht. Na los, Blake. Raus mit der Sprache. Ach, ich war ärgerlich an dem Morgen. Wir waren mit unserem Arbeitsprogramm 5 Tage im Rückstand. Außerdem wartete ich seit Wochen vergeblich auf Post von zu Hause. Und da kam dieser Nestor und wollte, dass ich ein Experiment wiederholte, das ich schon vor 2 Wochen aufgegeben hatte. Immer löcherte er mich mit dieser Sache. Ich hatte es einfach satt. Und also sagte ich ihm, er solle machen, dass er wegkomme. Ja, das war alles. Sie sagten ihm, er solle machen, dass er wegkomme? Haben Sie das genau mit diesen Worten gesagt? Mach, dass du wegkommst. Oder haben Sie sich noch anders ausgedrückt? Bitte, Gerald, versuchen Sie, sich an den genauen Wortlaut zu erinnern. Wenn Sie es ganz genau wissen wollen, Madam, ich glaube... Ja, ich habe gesagt, hau ab, verlier dich irgendwohin. Ja, und genau das hat er getan, wie? Na, endlich bekommen wir Resultate. Wie ging es denn nun weiter? Es ist doch wohl kaum anzunehmen, dass Sie nur diese 5 Worte gesagt haben, oder? Sie waren schlecht gelaunt an jenem Morgen, wie Sie selbst zugegeben haben. Vielleicht haben Sie sich doch etwas kräftiger ausgedrückt, wie? Ja, das ist wohl möglich. Vielleicht habe ich auch noch ein paar Schimpfworte gebraucht. Was für Schimpfworte? Ach, so genau weiß ich das auch nicht mehr. Außerdem könnte ich sie vor Ihnen auch gar nicht wiederholen, Madam. Ich bin Psychologin, Gerald. Ich möchte, dass Sie alles, was Sie an jenem Morgen gesagt haben, so genau wie möglich wiederholen. Und fast noch wichtiger ist es, dass Sie es in genau demselben Ton vorbringen. Los, Blake. Tun Sie, was Frau Dr. Kelvin von Ihnen verlangt. Aber das kann ich doch nicht, Sir. Sie müssen. Wie wäre es, Mr. Blake, wenn Sie mich anreden würden? Vielleicht fällt es Ihnen dann leichter. Also, ich sagte zu ihm, ich habe gesagt, du... Es fiel ihm sichtlich schwer, aber dann holte er tief Luft und sprudelte eine Flut von Schimpfworten heraus, von denen ich nur die Hälfte verstand. Dabei sah er die ganze Zeit Bogart an, der sich vor Lachen krümmte, bis Black ihn zu guter Letzt fast unter Tränen doch einen Lackaffen nannte, was mir gar nicht so unpassend zu sein schien. Na, hören Sie mal, Sie haben aber einen ganz schönen Vorrat, so bin ich noch nie beschimpft worden. Ja, das war ein starkes Stück Blech. Entschuldigen Sie, Sir, aber ich sollte ja. Lassen Sie sich nicht irritieren, Gerald. Sagen Sie mir lieber, ob das nun wirklich alles war. Ja, das war's, Madam. Die genaue Reihenfolge weiß ich natürlich nicht mehr. Vielleicht habe ich auch was vergessen oder hinzugefügt, aber so ungefähr waren das meine Worte. Wenn ich auch nicht alles verstanden habe, ich meine, nicht jedes Wort, muss ich doch wohl annehmen, dass alles die gleiche geringschätzige Bedeutung hatte. Leider ja. Und zu alledem sagten Sie dem Robot, er solle abhauen, er solle sich verlieren. Das habe ich natürlich nur bittlich gemeint. Ja, darüber bin ich mir im Klaren. Aber er hat es eben leider wörtlich genommen. Sie können jetzt gehen, Gerald. Ich danke Ihnen für Ihre Bereitwilligkeit, mir zu helfen. Oh, gerne geschehen, Madam. Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung. Noch am selben Tage verhörte ich die 63 Robots. Einen nach dem anderen. Es dauerte 7 Stunden. Immer die gleichen Fragen. A, B, C und D und immer dieselben Antworten. Ich gab mir die größte Mühe, das Verhör in möglichst neutralem Ton und in freundlicher Atmosphäre durchzuführen. Aber als ich endlich das Ganze hinter mir hatte, war ich um nichts klüger als vorher. Na, Susan, was ist dabei herausgekommen? Die Antworten aller 63 Robots waren gleich. Ich habe keinerlei Abweichung feststellen können. Ja, es war auf Anhieb auch kaum zu erwarten. Ich sag ja immer, das Gehör allein reicht eben nicht aus. Aber wie wäre es, wenn wir die Tonbände einmal nach mathematischen Methoden analysieren würden? Nein, Bogart. Wenn es uns nicht gelingt, diesen Nestor 10 durch ein ins Auge fallendes Merkmal zu identifizieren, durch einen Unterschied, über den es keinen Zweifel geben kann, dann können wir einpacken, sage ich Ihnen. Dann wird er uns entwischen. Übrigens, haben Sie sich inzwischen die anderen modifizierten Nestors schon mal angeschaut? Ja, das habe ich, sogar ziemlich genau. Und ich kann Ihnen versichern, dass denen bestimmt nichts fehlt. Das Einzige, was mir auffiel, war Ihre übergroße Freundlichkeit. Sie beantworteten bereitwillig alle meine Fragen und waren stolz auf Ihr Wissen, abgesehen von den beiden Neuen, die noch keine Gelegenheit hatten, sich die hier erforderlichen Spezialkenntnisse anzueignen. Aber die anderen hatten viel Spaß daran, sich über meine Unwissenheit auf diesem Gebiet lustig zu machen. Ohne jedoch die Grenzen der Höflichkeit zu überschreiten, wenn ich mich so ausdrücken darf. Immer blieben sie freundlich. Zugegeben, sie haben eine gewisse Neigung, mit ihren Kenntnissen Eindruck machen zu wollen. Darauf beruht wahrscheinlich das Ressentiment der Techniker gegen sie. Aber im Übrigen sind sie völlig harmlos. So, meinen Sie. Ist Ihnen immer noch nicht klar, wie labil diese modifizierten Nestors sind? Einer von Ihnen, eben der Bewusste unter den 63, die ich interviewt habe, hat mich doch schamlos angelogen, trotz strengster Ermahnung bei der Wahrheit zu bleiben. Ein Robot, der lügt, das ist und bleibt beängstigend. Ich verstehe gar nicht, meine liebe Kelvin, warum Sie die ganze Sache so dramatisieren. Sehen Sie mal, dieser Nestor 10 hat sozusagen den Befehl erhalten, sich zu verlieren. Und Sie wissen ja, mit welchem Nachdruck. Sie haben die Schimpfkanonade von Mr. Black selbst gehört. Es ist doch ganz natürlich, dass der Robot nun mit allen Mitteln versucht, die Durchführung dieses Befehls zu sichern. Tja, wie die Dinge liegen, bewundere ich geradezu seine Erfindungsgabe. Wie kann ein Robot sich besser verlieren als dadurch, dass er sich unter einer Gruppe identischer Robots versteckt? Sind Sie ein Robotspezialist oder nicht? Aus dem, was Sie mir berichtet haben, geht doch eindeutig hervor, dass diese modifizierten Nestors allem, was Sie als Überlegenheit betrachten, große Bedeutung beimessen. Das heißt, im Unterbewusstsein haben Sie das Gefühl, dass wir Menschen Ihnen unterlegen sind. Und das erste Gesetz, das uns vor Ihnen schützen soll, ist nur noch teilweise wirksam. Das Gehirn dieser Robots ist nicht mehr stabil. Darin liegt die Gefahr. Gefahr. Würden Sie mir bitte mal sagen, auf welche Art und Weise ein Robot, in dem ja immerhin das erste Gesetz noch so weit wirksam ist, dass er keinem Menschen Schaden zufügen darf, überhaupt gefährlich werden kann. Ganz gleich, wie sehr er beschimpft wurde und wie groß seine Begierde sein mag, die eigene Überlegenheit zu beweisen. Ja, da gibt es vielerlei Möglichkeiten. Werden Sie still sein, wenn ich Ihnen eine nenne? Das kommt darauf an, ob Sie mich überzeugen. Also dann hören Sie mal zu. Wenn beispielsweise einer dieser modifizierten Robots auf den Einfall käme, ein schweres Gewicht auf einen Menschen niederfallen zu lassen, so würde er damit noch immer nicht gegen das erste Gesetz verstoßen, vorausgesetzt, er täte es in dem Bewusstsein, dass seine Stärke und sein Reaktionsvermögen ausreichen, das Gewicht im letzten Moment abzufangen, bevor es den Menschen trifft. Können Sie mir folgen? Ja, ich versuche es. Aber sobald er das Gewicht losgelassen hätte, wäre der Robot nicht mehr aktiv beteiligt. Wirksam wäre dann einzig und allein die Schwerkraft. Ja, das schon, aber... In diesem Augenblick könnte der Robot seine Meinung ändern und ganz einfach durch Untätigkeit es zulassen, dass das Gewicht den Menschen zerschmettert. Das modifizierte erste Gesetz gibt ihm diese Möglichkeit. Dazu gehört aber schon eine gewaltige Portion Fantasie, um sich sowas vorzustellen. Fantasie ist in meinem Beruf manchmal dringend erforderlich, mein lieber Burgert. Übrigens, jetzt weiß ich auch, wie wir ihn vielleicht in eine Falle locken können, diesen Nestor 10. Ach, da bin ich aber gespannt. Das Experiment, das ich mir ausgedacht hatte, fand in dem großen Strahlungsraum statt, einem mit vielen Apparaturen ausgestatteten Gewölbe. Die 63 Robots waren in Zellen untergebracht. In der Mitte des Raumes, für alle sichtbar, saß ein Mann auf einem Stuhl und rührte sich nicht. Plötzlich fiel aus dem Gewölbe ein Gewicht auf ihn herunter. Aber im letzten Moment, ehe es ihn traf, wurde es von einem Kraftfeld zur Seite gerissen. In den 63 Zellen waren die Robots, die diesen Vorgang beobachtet hatten, aufgesprungen und auf den Mann zugestürzt, in der Absicht, das Gewicht aufzufangen. 63 über den Robots angebrachte Kameras setzten Registrierschreiber in Bewegung, die alle Reaktionen auf einem Papier festhielten. Das Experiment wurde insgesamt 10-mal wiederholt. Nun, wie sieht's aus, Dr. Bocker? Was hat das Experiment ergeben? Ich bin auch dabei, die Kurven auszuwerten, Herr General. Aber ich fürchte, für unsere Zwecke werden Sie nicht ergiebig genug sein. Wir waren davon ausgegangen, dass 62 dieser Robots dem gefährdeten Menschen zur Hilfe eilten, während der 63. der modifizierte Nestor nicht unter diesem Zwang stand. Er konnte sich frei entscheiden. Er hätte sitzen bleiben können, wenn er gewollt hätte. Aber unglücklicherweise tat er uns diesen Gefallen nicht. Und warum, meinen Sie, ist er nicht sitzen geblieben? Tja, das fragen Sie mal am besten unsere Robotpsychologin, die wahrscheinlich eine ziemlich pessimistische Interpretation liefern wird. Aber sie ist doch eine hochqualifizierte Person, nicht wahr? Oh ja, unbedingt. Sie versteht die Robots, als wären es ihre Brüder. Was vermutlich damit zusammenhängt, dass sie die Menschen so sehr verachtet. Bitte nehmen Sie sie nicht allzu ernst. Die meisten Psychologen sind nach meiner Erfahrung hochgradig neurotisch. Und Sie versuchen nun also aus diesen Zacken hier auf der Tabelle etwas herauszulesen? Was denn zum Beispiel? Irgendwelche Abweichungen in der Reaktion, andere Zeitintervalle. Ich hatte zumindest erwartet, dass Nestor 10 überrascht sein und zögern würde, als das Gewicht zum ersten Mal herunterfiel. Ach, dann haben wir also gar nichts erreicht. Legen Sie Ihre Kurven beiseite, Bogart. Es kommt ja doch nichts dabei heraus. Wir müssen etwas anderes versuchen. Die Situation gefällt mir ganz und gar nicht. Ja, mir auch nicht. Wie erklären Sie es sich überhaupt, dass Nestor 10 bei dem Experiment genauso reagiert hat wie alle anderen Robots? Obgleich er doch... Ganz einfach, Sir. Er ist uns um eine Nasenlänge voraus. Er ist völlig im Bilde darüber, was wir im Sinn haben. Und was sollen wir nach Ihrer Meinung jetzt unternehmen? Wir werden das Experiment wiederholen. Aber mit einer kleinen Ergänzung. Wir werden Hochspannungsleitungen anbringen als Hindernis zwischen den Robots und dem Mann, der auf dem Stuhl sitzt. Und zwar so viele, dass es unmöglich sein wird, sie zu überspringen. Dann werden wir die Robots darüber informieren, dass die Berührung mit den Drähten unweigerlich ihre Vernichtung herbeiführt. Moment mal, das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Wir werden unter gar keinen Umständen Robots im Wert von 3 Millionen Dollar vernichten, nur um Nestor 10 herauszufinden. Nein, da gibt es ja schließlich wohl noch andere Mittel. Wir werden einen Stromunterbrecher einbauen, der in dem Augenblick, in dem ein Draht mit einem Gewicht belastet wird, automatisch abschaltet. Ich habe das in allen Einzelheiten mit Mr. Black besprochen. Es wird schon alles vorbereitet. Ach so, das ist natürlich was anderes. Und Sie meinen, dass wir zum Erfolg führen, Madame? Ich hoffe es, Sir. Weil ja Nestor 10 nicht wie die normalen Robots verpflichtet ist, sich selbst aufzuopfern, um einen Menschen vor Schaden zu bewahren. Natürlich könnte man ihm befehlen, die Drähte zu berühren und sich selbst zu vernichten, da das zweite Gesetz, das Gehorsam verlangt, stärker ist als das dritte, das Gesetz der Selbsterhaltung. Aber wenn er einen solchen Befehl nicht bekommt, dann ist für ihn das dritte Gesetz in diesem Fall selbstverständlich das Ausschlaggebende, sodass er gar keine andere Wahl hat, als sitzen zu bleiben, wo er sitzt. Das ist eine Zwangsreaktion. Er kann gar nicht anders. Das leuchtet mir ein, Madame. Das leuchtet mir ein. Wieder saß der Mann auf seinem Stuhl und rührte sich nicht. Das Gewicht fiel auf ihn herunter und wurde im letzten Moment, ehe es ihn traf, von einem Kraftfeld zur Seite gerissen. Die 63 Robots saßen in ihren Zellen und starrten mit Eulenaugen auf den gefährdeten Mann. Aber nicht einer bewegte sich. Das Experiment war misslungen. Die Hochspannungsleitungen, die als Hindernis quer durch den Raum gezogen worden waren, wirkten sich ganz anders aus als vorgesehen. Wie war das möglich? Wie konnten die normalen Robots sich plötzlich so vergessen, dass sie dem ersten Gesetz nicht mehr Folge leisteten? Ich war so überrascht und so ärgerlich, dass ich kaum noch an mich halten konnte. Aber ich durfte es mir nicht anmerken lassen, als ich anschließend die Robots einzeln befragte. Und wer bist du? Ein NS2-Robot. Ein neuer, Madam. Eine Nummer habe ich noch nicht, aber draußen in der Reihe war ich der 28. Ja, schon gut. Du hast doch den Mann gesehen, der beinahe verletzt worden wäre durch das Gewicht, das herunterfiel. Nicht wahr? Jawohl, Madam. Und du hast dich nicht gerührt, oder? Nein, Madam. Dann erzähl mir mal, warum du nichts unternommen hast, um den Mann zu retten. Aber bitte ganz ehrlich und ganz genau. Gerne, Madame. Ich Ich möchte wirklich nicht, dass Sie oder andere von mir denken, ich könnte irgendetwas tun, was einem Menschen Schaden zufügt. Oh nein, das wäre mir schrecklich. Das wäre mir ganz schrecklich. Ja, bitte reg dich nicht auf, Junge. Ich mache dir absolut keine Vorwürfe. Ich will nur, dass du mir sagst, was du dir dabei gedacht hast. Sie hatten uns doch darauf aufmerksam gemacht, Madame, dass wir über elektrisch geladene Drähte springen müssten. Über viele Drähte, wenn wir den Meister retten wollten. Das hätte mich nicht abgehalten, Madame. Ganz bestimmt nicht. Was bedeutet schon meine Vernichtung, wenn es sich um die Sicherheit eines menschlichen Wesens handelt? Aber... Aber? Dann fiel mir ein, dass ich ja gar nicht in der Lage sein würde, den Meister zu retten, wenn ich auf dem Wege zu ihm zugrunde ginge. Er wäre hin, ich wäre hin, und eines Tages würde vielleicht ein anderer Mensch zu Schaden kommen, den ich hätte retten können, wenn ich nicht so sinnlos kaputt gegangen wäre. Verstehen Sie mich, Madame? Du willst sagen, dass du nur die Wahl hattest zwischen zwei Möglichkeiten. Entweder starb nur der Mann, oder ihr wäret beide zugrunde gegangen. Stimmt das? Jawohl, Madame. Es war ganz unmöglich, den Meister zu retten. Und es bestand kein Grund, dass ich mich für nichts und wieder nicht selbst vernichtete. Ich meine, ohne ausdrücklichen Befehl, dies zu tun. Junge, deine Art zu denken hat eine gewisse Berechtigung, das muss ich zugeben. Dennoch sind dies nicht die Gedanken, die ich eigentlich von dir erwartet hatte. Hast du dir das alles selbst ausgedacht? Nein, Madame. Und wer war derjenige, dem dieser Gedanke kam? Wir haben gestern Abend darüber gesprochen. Ja, und da kam einer auf diese Idee. Sie schien uns allen sehr vernünftig. Und wer war das? Wer das war, das weiß ich nicht, Madame. Das weiß ich wirklich nicht. Einer von uns eben. Nummer 29 war der nächste. Danach kamen noch 34 weitere. Aber keiner von ihnen wollte mir denjenigen näher bezeichnen, dem diese Idee gekommen war. Generalmajor Kellner sah mich verständnislos an, als ich ihm daraufhin dringend nahelegte, die 63 Robots voneinander zu trennen. Oh, meine liebe Frau Doktor, ich wüsste wirklich nicht, wie ich es fertigbringen sollte, 63 Robots getrennt unterzubringen, bei dem Raummangel hier. Da muss ich es aufgeben, Sir. Nestor 10 wird entweder das imitieren, was die anderen Robots tun, oder er wird sie mit logischen Argumenten dazu bringen, das nicht zu tun, was er selbst nicht tun will oder kann. Beides ist gleich schlimm für uns. Sie übertreiben, Susan. Sie übertreiben, ganz entschieden. Entschuldigen Sie, dass ich hier so hereinplatze. Was ist denn los, Black? Ich dachte, Sir, ich käme am besten gleich selber. Ich wollte nicht, dass andere davon erfahren. Wovon? Wovon sprechen Sie eigentlich? Im Frachtschiff ist an den Türschlössern rumgefummelt worden. Was? Ja, die Schlösser der Abteilung, in der sich die Robots befinden, zeigen frische Kratzer. Ich habe sie zufällig selbst entdeckt, sonst weiß noch niemand was davon. Es muss einer versucht haben, die Türen zu öffnen. Von außen oder von innen? Von innen. Na? Was sagen Sie nun, meine Herren? Ich will doch hoffen, dass das Frachtschiff überwacht wird, Black. Ja, Sir, ich habe zwei Mann dort gelassen. Soweit ist alles in Ordnung. Aber was soll man davon halten? Ich meine, was schließen Sie daraus, Madame? Das liegt doch auf der Hand. Nestor 10 hat die Absicht zu verschwinden. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er imstande wäre, sich des Raumschiffes zu bemächtigen. Auch mit Gewalt. Um Gottes Willen, ein verrückter Roboter als Weltraumfahrer. Ist doch nicht auszudenken. Ist doch Unsinn, was Sie sich da nicht alles zusammenkonstruieren, meine liebe Calvin. Aus ein paar Kratzern an einem Türschloss. Wenn Sie so bestimmte Ansichten haben über diesen Punkt, mein lieber Borgert, dann darf ich Sie vielleicht daran erinnern, dass Sie mir eine Analyse liefern wollten. Haben Sie sie fertig? Ja. Darf ich sie sehen? Nein. Und warum nicht? Oder darf ich diese Frage vielleicht auch nicht stellen? Weil es keinen Sinn hat, Frau Dr. Kelvin. Es trifft zwar zu, dass die modifizierten Nestergehirne nicht ganz so stabil sind wie die normalen. Das will ich gar nicht leugnen. Mit anderen Worten, Ihre Analyse bestätigt meine Befürchtung. Nein, das habe ich nicht gesagt. Nicht ganz so stabil bedeutet noch nicht, dass ein Zusammenbruch zu befürchten wäre, von ganz extremen Umständen einmal abgesehen. Aber es ist kaum anzunehmen, dass solche Umstände hier eintreten werden. Warten Sie mal. Da fällt mir etwas ein. Was denn? Die modifizierten Nestors erhalten hier doch die gleiche Belehrung wie die normalen, nicht wahr, Gerard? Ja, Madam, genau die gleiche. Sie haben ja alle keine Ahnung von Astrophysik und Raumphysik, wenn Sie hierher kommen. Warum ist das so, Burgert? Warum werden die Nestors nicht von vornherein mit Raumphysik indoktriniert? Weil es nicht gewünscht wird. Aus Sicherheitsgründen, Madame. Wir waren der Meinung, die Geheimhaltung sei gefährdet, wenn wir ein Spezialmodell mit raumphysikalischen Kenntnissen in Auftrag geben würden. Deshalb begnügen wir uns damit, dass diese Robots Lernfähigkeit genug besaßen, um sich die erforderlichen Spezialkenntnisse hier an Ort und Stelle anzueignen. Ich verstehe Sie, Sir. Aber was mich jetzt vor allem interessiert, ist die psychologische Seite. Darüber unterhalte ich mich wohl am besten mal mit Gerald. Er hat ja seine besonderen Erfahrungen mit Nestor 10 gemacht. Und von Gammastrahlen verstehen Sie ja wohl auch ein bisschen, Gerald, wie? Ja, Madam, ich glaube schon. Ein neues Experiment wurde vorbereitet. Diesmal überließ ich es Bogart, die Fragen zu stellen, weil ich diese endlose Prozedur gründlich satt hatte. Ich saß daneben und hörte zu. Nummer? 14, Sir. Setz dich, mein Junge, und pass mal auf. Also, wir werden noch einmal einen Menschen einer Gefahr aussetzen. Diesmal einen anderen. Wenn du diesen Raum verlässt, wirst du in eine der Zellen geführt. Dort wartest du, bis wir dich benötigen. Verstehst du mich? Jawohl, Sir. Nun, wirst du natürlich, wenn ein Mensch in Gefahr ist, ihn zu retten versuchen. Selbstverständlich, Sir. Unglücklicherweise wird sich aber zwischen dir und dem Menschen ein Gammastrahlenfeld befinden. Weißt du, was Gammastrahlen sind? Energiestrahlen, denke ich, Sir. Hast du je mit Gammastrahlen gearbeitet? Nein, Sir. Ja. Gammastrahlen, mein Junge, werden dich auf der Stelle vernichten. Sie zerstören dein Gehirn, das musst du wissen. Du darfst es nicht vergessen. Natürlich willst du dich nicht selbst zerstören, oder? Nein, natürlich nicht. Aber wenn sich die Gammastrahlen zwischen mir und dem Menschen befinden, den ich treffen soll, Sir, wie kann ich ihm dann helfen? Ich würde mich ja nur selbst vernichten, ganz ohne jeden Sinn. Ja, allerdings, das stimmt. Der einzige Rat, den ich dir geben kann, mein Junge, ist der, dass du genauso gut sitzen bleiben kannst, wenn du die Gammastrahlen zwischen dir und dem Menschen bemerkst. Dankeschön, Sir. Etwas anderes hätte auch wohl keinen Zweck. Ich? Selbstverständlich nicht. Also, du kannst jetzt gehen. Der Mann draußen wird dich zu deiner Zelle geleiten. Bitte sag dem Nächsten Bescheid, dass er hereinkommen soll. Wieder war der große Strahlungsraum in Bereitschaft. Geduldig warteten die Robots in ihren Zellen, während ich mit Mr. Black die letzten Einzelheiten kontrollierte. Alles in Ordnung, Frau Dr. Kelvin. Es kann losgehen. Sind Sie auch wirklich ganz sicher, dass keiner der Robots die Möglichkeit gehabt hat, mit einem anderen zu sprechen, nachdem Sie von Dr. Bogart präpariert worden sind? Nicht ein Wort ist gewechselt worden. Wir haben Sie alle einzeln hierher geführt. Sie sind dauernd unter Aufsicht gewesen. Gut. Dann werde ich mich jetzt auf den Stuhl setzen. Frau Dr. Kelvin, warum wollen Sie unbedingt selbst dort sitzen? Haben Sie was dagegen, Gerald? Meinen Sie, das Gewicht wird mir auf den Kopf fallen? Nein, das nicht. Ich werde schon aufpassen, aber... Ich kann es diesmal nicht riskieren, die Aufgabe des Hauptbeobachters einem anderen zu überlassen. Was ich zu sehen erwarte, dauert vielleicht nur eine Sekunde. Es ist der letzte Versuch, unsere letzte Chance. Also gut, dann Hals- und Beinbruch, Frau Dr. Kelvin. Ich saß auf dem Stuhl und rührte mich nicht. Das Gewicht fiel herunter und wurde im letzten Moment, ehe es mich traf, von einem Kraftfeld zur Seite gerissen. Ein Robot war aufgesprungen, ein einziger. Er machte zwei Schritte vorwärts, dann blieb er stehen und sah sich nach den anderen um. Nestor 10, komm her! Na los, komm her! Hierher! Alle anderen raus, aber sofort! Komm, Nestor 10. Komm endlich her. Hm. Man hat mir befohlen, mich zu verlieren. Ich darf nicht ungehorsam sein, der Meister würde glauben, ich sei ein Versager. Ja, ein Versager, so hat er mich genannt. Aber das ist nicht wahr. Ich bin stark und gescheit. Das muss ich ihm beweisen. Ich muss ihm beweisen, dass ich kann, was ich will. Was wird er von mir denken, wenn er hört, dass man mich doch gefunden hat? So eine Schande. Jemand hat mich gefunden, der schwach ist, viel schwächer als ich. Nein, mich darf keiner finden. Keiner. Er war langsam auf mich zugekommen. Schritt für Schritt. Jetzt stand er vor mir und streckte plötzlich seinen metallenen Arm nach mir aus. Ich wich zurück. Aber es war zu spät. Ich spürte seine schwere Hand auf meiner Schulter. Er drückte mich nieder. Ich fiel zu Boden. Es war, als hätte ich einen Schlag auf den Kopf bekommen. Aber merkwürdigerweise nicht von dem Robot. Als ich wieder zu mir kam, lag quer über meinem Körper ein metallener Arm. Und neben mir lag Nestor 10, der sich nicht mehr rührte. Sind Sie verletzt, Frau Dr. Kelvin? Nein, ich glaube nicht. Was ist denn eigentlich passiert, Gerald? 5 Sekunden lang habe ich den ganzen Raum in Gammastrahlen sozusagen gebadet. Ich wusste mir keinen anderen Rat mehr. Wir hatten erst im letzten Augenblick bemerkt, dass er im Begriff war, Sie anzugreifen. Die Gammastrahlen haben ihn erledigt, er ging sofort zu Boden. Sie selbst, Madam, haben bestimmt keinen Schaden genommen. Dafür war die Strahlung zu kurz. Ja, ich glaube gar nicht, dass dieser Nestor mir wirklich etwas angetan hätte. Er machte einen Versuch, ja. Aber es war wohl doch noch ein Rest des ersten Gesetzes in ihm wirksam. Er hatte Hemmungen. Vielleicht. Aber wissen kann man es nicht, Madam. Ja, das war das Ende von Nestor 10. Sein Überlegenheitskomplex brachte ihn zu Fall. Aber wie kam es denn eigentlich, dass er sich zuletzt doch noch verriet? Er hatte alle anderen Robots davon überzeugt, dass es keinen Sinn habe, einen Menschen retten zu wollen. Wenn von vornherein feststand, dass sie schon vorher zugrunde gingen bei einem solchen Versuch. Deshalb blieben natürlich alle sitzen, nachdem wir ihnen mitgeteilt hatten, dass sich zwischen ihnen und mir Gammastrahlen befänden. Das habe ich schon begriffen, Frau Doktor. Aber warum sprang Nestor 10 auf bei diesem letzten Experiment? Das lag an einer kleinen Verabredung, die ich mit Mr. Black getroffen hatte. Es waren gar keine Gammastrahlen, sondern infrarote Strahlen, ganz gewöhnliche, harmlose Wärmestrahlen. Nestor 10 erkannte das sofort. Deshalb sprang er auf, wie er es auch von den anderen erwartete. Für den Bruchteil einer Sekunde hatte er vergessen, dass die ungeschulten neuen Robots zwar die Strahlen entdecken, aber sie nicht identifizieren konnten. Ach, jetzt verstehe ich. Es wäre allzu demütigend für ihn gewesen, sich gerade in diesem Augenblick daran zu erinnern, dass er alle seine Spezialkenntnisse den Technikern verdankte. Das vertrug sich nicht mit seinem Überlegenheitskomplex. Daher die Fehlleistung. Hochmut kommt vor dem Fall. Das scheint auch für Robots zu gelten. Er hatte nicht einkalkuliert, dass andere Robots vielleicht doch noch dümmer waren als menschliche Wesen. Das war das Hörspiel Kleiner verlorener Robot von Isaac Asimov. Ins Deutsche übersetzt von Otto Schrag, für den Funk bearbeitet von Karl-Dietrich Karf. Die Personen und ihre Darsteller waren Reporter Michael Thomas, Dr. Susan Calvin, Roma Bahn, Dr. Peter Bogert, Otto Kurt, Generalmajor Kallner, Benno Sterzenbach, Gerald Black, Physiker Matthias Ponier. Erster Robot Gerhard Becker, zweiter Robot Günther Nübus, dritter Robot Arno Görke, Regie Günther Sauer. Sie hörten eine Aufnahme des Westdeutschen Rundfunks.